Der Teufel, der Herr, über alles lieben wir ihn. Der Teufel, der Herr, über alles hassen wir ihn. Wir sind die Sklaven, was sagt, ist ein Befehl. Krieg im Unkrieg, gefangen zur Ewigkeit.